am Ende aller Tage. Am Ende aller Tage werden Lügen wieder wahr. Wie lange kannst du dich selbst verleugnen, selbst betrügen? Wie weit kannst du dich verbiegen? Du kannst dich nicht verstecken, vor allem nicht vor dir selbst. Am Ende aller Tage ist ein Lied, wo sich sehr viel verändert hat, vom Demo bis zum jetzigen Lied, wie ihr es nun auf CD hören könnt. Das beginnt schon beim Titel. Unser erster Gedanke, der Arbeitstitel sozusagen, war Schattenwelt. Aber im Endeffekt haben Thomas und ich uns dann doch für Am Ende aller Tage entschieden. Musikalisch hat sich auch sehr, sehr viel getan und das hat uns im Endeffekt auch zu der ein oder anderen textlichen Änderung inspiriert. Mehr zu den musikalischen Sachen. Gerne der Herr Krieger. Am Ende aller Tage ist der letzte Song, den ich hier im Studio angefasst habe, nachdem die meisten anderen Titel schon in weit fortgeschritteneren Versionen vorlagen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es auf dem Album noch was bräuchte, was nicht die ganz typische Klangfarbe von La Mer Mortelle ist. Und so sind dann da halt nochmal die etwas rockigeren Drums und die etwas auffälligere Gitarrenfarbe drin entstanden, was dann in einem schönen Wechselspiel zwischen der Band und mir als Produzenten dazu geführt hat, dass die von Sonja schon gerade erwähnten Änderungen stattgefunden haben, die insgesamt dann dem Song doch ein ganz neues Gefühl gegeben haben und ihn jetzt zumindest aus meiner Sicht dann zu einem der stärkeren und auffälligeren Songs auf dem Album machen. Apropos auffällig, besonders entzückend finde ich ja die vielen verschiedenen Flüsterstimmen, die im Track ja durchaus sehr subtil eingebracht sind, aber die ihr jetzt nochmal in vollster Pracht bei dieser Gelegenheit hören könnt. Das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, die aufzunehmen und ja, wir haben uns da richtig, richtig ausgetobt. Und als wir dann in gesanglich ausgelassener Stimmung waren mit den Flüsterstimmen, dachten wir, dass eigentlich auch noch was zum Zwischenstück dazu müsste. Und dann habe ich einfach mal ein U versucht, das sich allein durchaus sehr schockierend anhört, aber im Zusammenhang dann doch noch einfach ein bisschen Dreck und Menschlichkeit einbringt.